Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Beermann weist auf Denktag hin, Verkehrstraining für Flüchtlinge und Erichshagen bezwingt Abstiegskandidaten. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Der heimische Bundestagsabgeordnete Mike Beermann weist auf den Jugendwettbewerb Denktag hin. Unter dem Motto gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus werden auch in diesem Jahr Jugendliche und junge Erwachsene dazu aufgerufen, sich mit den Themen in der heutigen Zeit auseinanderzusetzen. Die Teilnahme könne Jugendlichen zu einem kritischen Nachdenken bewegen, erklärt Beermann. Ein Sendeschluss ist der 31. Oktober 2016. Um ankommende Flüchtlinge fit für den Straßenverkehr zu machen, plant der Jugendmigrationsdienst des CJD Nienburg ein Verkehrstraining. Dieses soll in der Flüchtlingsunterkunft in Langendamm stattfinden. Man wolle die Aufenthaltsdauer von rund 8 Wochen in der zentralen Unterkunft sinnvoll nutzen, erklärt Sven Kütz vom CJD. Diese Zeit möchten wir halt nützlich mit den Neuangekommenen verbringen, indem wir so etwas wie Verkehrserziehung anbieten. Wobei das jetzt nicht so hoch aufgehängt werden muss, dass ich einen Führerschein mache oder irgendwie, sondern es geht auch darum, dass die Kleinkinder irgendwie was zu tun haben, indem sie mit einem Bobbycar oder mit einem Dreirad fahren. Aber auch die Großen irgendwie Fahrradfahren überhaupt erst lernen oder dann auch die einfachsten Verkehrsregeln kennenlernen. Zur Alarmierung der Feuerwehr kam es kürzlich im Eibenweg in Nienburg. Der Rauchmelder einer Wohnung wurde ausgelöst. Grund war ein angebranntes Essen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes öffneten gewaltsam die Wohnungstür und retteten die Bewohnerin. Verletzt wurde niemand. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Fußballerinnen des SBV Erichshagen haben ihren Jahresauftakt erfolgreich gemeistert. Zum Start aus der Winterpause gelang dem SBV ein 1:0 gegen den abstiegsbedrohten TSV Algesdorf. Und das trotz einer umfunktionierten Defensive, berichtet Trainer Bernd Papenhausen. Für das erste Spiel sind wir tatsächlich sehr zufrieden, das erste Spiel nach der Winterpause. Wir haben uns vorgenommen, hier die 3 Punkte natürlich zu holen, haben aber uns für die gesamte Rückrunde zum Ziel gesetzt, die Viererkette einzustudieren. Und uns ist vollkommen klar, dass das nicht ganz reibungslos über die Bühne gehen wird, dass wir da vielleicht das ein oder andere Gegentor auch kassieren werden. Insoweit war ich heute sehr zufrieden. Durch diesen Sieg festigen die Erichshagenerinnen den 3. Tabellenplatz in der Bezirksliga. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.